Die drie onder Henry, die waren toch zo vroeg. Maar toch moet je moeder heirat, om wel ik zie me lood. Die moeder wil een Spanjer, de Spanjer had geen geld. Om wat de Spanjer herkomt, dat frist je alles leer. Die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, de Spanjer had geen geld. Die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, de Spanjer had geen geld. Die moeder had geen heirat. Hode tri sag, de Spanje steht an Tor. Nimm mir doch die Flints und schick mir nach mal vor. Und hode tri sag, de Spanje steht an Tor. Nimm mir doch die Flints und schick mir nach mal vor. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, de Spanje hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, de Spanje hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat. Tritri onder Heinrich, die waren toch zo vroeg. Maar toch moet die moeder heirat, om wel ik zie me lood. Die moeder wil een Spanjer, de Spanjer had geen geld. Om wat de Spanjer herkomt, dat frist je alles leer. Die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, de Spanjer had geen geld. Die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, die moeder had geen heirat, de Spanjer had geen geld. Die moeder had geen heirat. De Spanjer steht an Tor, nimm mir doch die Flints und schick mir gleich mal fort. Und ho der Tritrich sag, de Spanjer steht an Tor, nimm mir doch die Flints und schick mir gleich mal fort. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, de Spanjer hat kein Geld. Die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, die Mutter hat geheirat, de Spanjer hat kein Geld.